sind Schaufensterpuppen. Im Nachtcafé. Verbindung. TII. Trans-Europa Express. Trans-Europa Express. Trans-Europa Express. Trans-Europa Express. Ah! Du machst mich an und gestern weg. Warum, warum? Doch. Nein. Warum, warum? Doch. Ich bin nicht dein Sexobjekt. Deine Tricks sind fast perfekt. Ich bin nicht dein Sexobjekt. Du machst mich an und gehst dann weg. Quieres? ¿Por qué? No. Quizás. ¿Por qué? No. I'm on the court. Si quieres, no, no, no, no. Si quieres, ¿por qué? No. Quizás, ¿por qué? No. A lo mejor. Thank you. dich hier, programmier die Zukunft mir. Thank you. Zeit ist Geld. Und subtrahiere, kontrolliere. programmiere und komponiere. Und wenn ich diese Taste drück, spielt er ein kleines Musikstück. Und wenn ich diese Taste drück, spielt er ein kleines Musikstück. Thank you. klingt wieder Lallari. Camarade.